Yeah. Denn solange dieses Licht noch nicht erloschen ist, weiß ich, dass das letzte Wort dieser Geschichte noch nicht gesprochen ist. Du wirst gefickt, weil du ne Fotze bist. Nie wieder erfolgreich, sie hoffen es. Immer wieder Beef, nie sah man mich davon rennen. Vielleicht endlich eines Tages so wie John Lennon. Keine Ahnung, Mann, warum ich diese Cops kenn. Stalken so, als würde ich bewaffnet in den Shop rennen. Rapper sterben, wenn ich Drive-By-Strophen kicke. Theoretisch wie die Einstein-Rosenbrücke. Ich bin ne Ein-Mann-Armee und sie würden alles geben, um mich scheitern zu sehen. Neben meinem sieht dein Business wie Pfandflaschen sammeln aus. Erst fick ich dich weg und dann all die anderen auch. Punch in die Rippen in die Bank mit ner Smithen. Wir haben kein Gewissen, yeah. Ich hab so ein Gefühl, noch ist hier nicht Schluss. Ein graues Haar für jeden, der gefickt werden muss. Ich kann es spüren, das hier ist noch nicht vorbei. Ein graues Haar für jeden neuen Feind. Und ja, der Schein trügt, vielleicht hört es nie auf. Die Kugel im Lauf, guckt zu, wie es raucht. Ein graues Haar für jeden, der versucht, sich zu trauen. Eure Lichter, ich puste sie aus. Skrupelloser Junge, immer volles Magazin. Smog in der Lunge, lila Rolle in den Jeans. Yeah. Für mich reichen deine Scheine nicht aus. Mit der Platinkarte hacke ich die Steine zu Staub. Pate auf der Straße wie die Räder meines Bentleys. Knarre und Zigarre wie ein Gangster aus den 20s. Carlo Coca Turn Live und die Seiten Null. Denn seit 2003 ist die Scheiße Kult. Mach den Kopf runter, wenn du mit mir reden willst. Selbst reflektiert, jeder zweite ist mein Ebenbild. Ich versteh nicht, worin ihr hier den Sinn sucht. Fick deine Mutter, Junge, nach mir die Sinnflut. So soll es sein, ich mach einfach meinen Job. Komm ich rein, shaken Rapper so wie Michael J. Fox. EGJ, hier ist nicht nur alles Show, Dicker. Wir schreiben Geschichte wie Historiker. Ich hab so ein Gefühl, noch ist hier nicht Schluss. Ein graues Haar für jeden, der gefickt werden muss. Ich kann es spüren, das hier ist noch nicht vorbei. Ein graues Haar für jeden neuen Feind. Und ja, der Schein trügt, vielleicht hört es nie auf. Die Kugel im Lauf, guckt zu, wie es raucht. Ein graues Haar für jeden, der versucht, sich zu trauen. Eure Lichter, ich puste sie aus. Ich hab so ein Gefühl, noch ist hier nicht Schluss. Ein graues Haar für jeden, der gefickt werden muss. Ich kann es spüren, das hier ist noch nicht vorbei. Ein graues Haar für jeden neuen Feind. Und ja, der Schein trügt, vielleicht hört es nie auf. Die Kugel im Lauf, guckt zu, wie es raucht. Ein graues Haar für jeden, der versucht, sich zu trauen. Eure Lichter, ich puste sie aus.